Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir testen gerade ein neues Intro und müssen erstmal gucken, wie es ankommt. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.